Wort viel, most viel, Wort viel, most viel. Was ist besser, sagt mir keiner, wollt es mit Papier? Ist man mittlerweile ein Tutel, spontan soll man sein, aber es bleibt nur ein Zucken. Zucken mit der Schulter, weil's ja eh wurscht ist. Dann saufen's und rauchen's und keiner checkt, dass ich zu sich. Ja, ja, zu sich oder mich durch Zuschitz. Keine Ahnung, wie die Menschen ticken, wegen sowas hab ich muss anbieten. Ich kann's verstehen, bei euch eure Probleme muss dann trinken. Naja, ist jetzt ein Sommer bewusst versinken. So, jetzt ist aber Ruhe mit der Suderei. Bitte, was für ich mehr hab ich als unter Wunderei. Der 25. März, ja, der ist morgen. Natürlich sind nur wir zwar ordentlich am Schwarm. Und, wo seid es? Ha, ha, so ein Scheißtrick. So ein Scheißtrick. So ein Scheißtrick. Eine Wirtschaft weiter weg, komplett vergessen. Du bist dann leider näher, du kriegst Regen fressen. Der Handy geht nimmer, die Tierglocken auch nicht. Und durch deinen Frust, deine Bierbuchsen wappeln. Was, wo sind schon ein paar Kilometer? Anscheinend ein Lichtjahr und nur schlechter. Sie bei wem zu melden, ich schwör wie ein Mathe-Test. Die Engstirnigkeit hat euch ja schon angesteckt. Ein Tag vor der Kerstin im Geburtstag, was tut Mama sitzt, ins Mann schaut die Kontakte an, sucht so Wirkungnummer, lob mal wenn er so oft miedlich, dass eigentlich keiner Kummer mag, ist ein Hirnfick. Egal was machst, wird's gut gehen, ist niemand da. Irgendwie komm, ne auf, rein zum Haben, ne auf zu. Zum Glück ist die Kerstin immer da. A Person mehr zu zweit, braucht man sicher kein Patron mehr. Scheiß auf Freund, wenn's der Madel hast, es nimmer weicht von deiner Seite. Ich hab's die Garde, die für immer recht. Zu zweit im Angst, weil ich kein Sorg komm. Sie kein Sorg mit, der Moment, wo ich drauf komm. Scheiß auf die Leute, scheiß auf die Kontakte, werf ein ganzes Life ohne Freund nach Scheinverkraften. Bei einer Feier oder Hochzeit, ein Spur immer für Gnählen. Nimmer dieser Sporte und vor dafür in Schiene. Ihr kennt's meine Nummer und nur wegen ein paar Kilometer. Hast es nicht, dass ich schon bin? Ist es klar als Verräter? A Wirtschaft weiter weg, komplett vergessen. Du bist dann leider näher und du kriegst Regen fressen. Der Handy geht nimmer, die Tierglocken gar nicht. Und durch deinen Frust, deine Bierbuchsen wappeln. Was? Wo sind schon ein paar Kilometer? Anscheinend ein Lichtjahr und nur schlechter. Sie bei wem zu melden? Ich schwör wie ein Mathe-Test. Die Engstirnigkeit hat euch ja schon angesteckt. A Wirtschaft weiter weg, komplett vergessen. Du bist dann leider näher und du kriegst Regen fressen. Der Handy geht nimmer, die Tierglocken gar nicht. Und durch deinen Frust, deine Bierbuchsen wappeln. Was? Wo sind schon ein paar Kilometer? Anscheinend ein Lichtjahr und nur schlechter. Sie bei wem zu melden? Ich schwör wie ein Mathe-Test. Die Engstirnigkeit hat euch ja schon angesteckt.